Er kam zum Theater. Er fühlte sich angezogen von dem Strahlenglanz vor dem Café Tortoni. Langsam trat er vor die leuchtende Fassade. Schon war er auf der Schwelle, als er daran dachte, hier müsste er Freunde treffen, Menschen seines Kreises, seiner Gesellschaft, mit denen er hätte sprechen müssen. Und ein starker Widerwillen riss ihn los aus dieser Atmosphäre von banalem Plaudern, Schnaps und schwarzem Kaffee. So kehrte er denn auf seinem Wege um und ging die Straße hinunter, die zum Hafen führt. Er fragte sich, wohin? Wohin? Er suchte einen Raum, sich dort wohlzufühlen, aber er fand keinen, da er Einsamkeit ebenso wenig ertrug wie eine Begegnung mit Menschen. Nun war er auf dem großen, breiten Kai. Er zögerte noch einmal, dann wandte er sich gegen das große, offene Meer. Denn allein zu sein, das tat ihm jetzt wohl. Er streifte eine Ruhebank auf der Mole, er setzte sich. Denn schon war er müde zu gehen, war überdrüssig seiner Wanderung, kaum dass sie nur begonnen war. Er dachte, was ist denn nur an diesem Abend mit mir? Er durchforschte sein Erinnern, was ihn denn verletzt haben könnte, wie man das Wesen eines Kranken durchforscht, um die Ursache seines Fiebers zu finden. Er war ein unruhiger Geist und doch auch ein Mensch der starken Überlegung. Der Augenblick riss ihn wohl fort, aber dann kam die kühle Vernunft. Dann sagte er Ja oder Nein zu den Ausbrüchen seines Temperaments. Im letzten Grund aber war die erste Regung doch siegreich und der Mensch der Leidenschaft blieb Herr über den Mann der Vernunft. Woher kam ihm dieses schlaffe Versagen? Woher die Unruhe ohne Sehnsucht? Dieser Wunsch nur deshalb, einen Menschen zu begegnen, um ihm widersprechen zu können. Woher der Widerwillen gegen alle, die er kannte und gegen alle Worte, die sie ihm sagen konnten. Er stellte an sich die Frage, ist alles deshalb so, weil Jean erbt? Ja, möglich war es, es konnte sein. Als der Notar diese Nachricht brachte, hatte er Pierre gefühlt, dass sein Herz stärker schlug als sonst. Ja, immer ist man nicht Herr seiner selbst, man kann plötzlichen Einflüssen unterliegen, die doch Dauer haben und mehr als das, gegen die man erfolglos ankämpft. Jetzt dachte er mit aller Schärfe, aller Kraft. Eine Tatsache schafft einen Eindruck. In einer naiven, einer gläubigen Seele Gedanken, Strömen, Gefühle, Schmerzen, Freuden. Anders, als man's ersehnt, anders, als man sie rief, anders, als sie der gesunde Menschenverstand kennt. Aber dieses Anders ist Herr geworden über das denkende Wesen, mag es sich selbst noch so überlegen dünken. Er wollte wissen, wie fühlt der Sohn, der Geld und Glück erbt und der dank dieses Glückes, dank dieses Geldes, 1000 Freuden genießen wird, die er bis dahin durch den Geiz des habgierigen Vaters, habgierig und doch geliebt, entbehren musste? Nun erhob er sich, er begann zu gehen, den Hafendamm entlang, gegen das Meer hinaus. Er fühlte sich leichter, war zufrieden, denn er hatte verstanden. Er hatte sich selbst durchschaut, dieses andere Ich, das jeder in seiner Seele trägt. So war es denn Neid auf Jean, dachte er. Es ist niedrig genug. Ich bin nun dessen sicher, denn mein erster Gedanke war der an seine Heirat, an Frau Rosemilie. Und doch liebe ich diese gescheite Pute nicht. So verständig sie ist, sie könnte mir die Verständigkeit zum Ekel machen. So ist es Neid ohne Grund, der tiefste Neid aus dem Herzen des Neides, der um seinetwillen giftig ist. Daran muss ich denken, darauf achten. Er kam zu dem Signalmast, der den Wasserstand im Hafen anzeigt. Er entzündete ein Streichholz, um die Liste der Schiffe zu lesen, die von draußen angezeigt waren und bei der nächsten Flut einlaufen mussten. Man erwartete Steamer aus Brasilien, aus La Plata, aus Chile, Japan, dann zwei Bricks aus Dänemark, einen norwegischen Kutter und einen türkischen Dampfer, was Pierre ebenso überraschte, als hätte er von einem Schweizer Dampfer gelesen. Nun sah er in einem grotesken Traum ein ungeheures Schiff vor sich, über und über bedeckt mit turbangekrönten Männern, die schlotternd in weiten Pluderhosen auf den Seilen in die Höhe kletterten. Stumpfsinn, dachte er. Stumpfsinn. Waren denn die Türken nicht von jeher ein seefahrendes Volk? Noch ein paar Schritte, und er hatte die ganze Reede vor seinem Blick. Rechts über Saint-Adresse warfen die beiden elektrischen Leuchttürme des Cap de la Hève, vergleichbar zwei Zwillingsgiganten, einäugig und gewaltig riesenhaft, ihre langen, machtvollen Blitze über das unabsehbare Meer. Lichtströme, zwei nachbarlichen Scheinwerfern entspringend nebeneinander hingegossen, grandios wie die Himmelsspuren von Kometen, senkten sich den unabsehbaren Pfad von der Höhe der Küste bis in die letzten, fernsten Winkel des Horizonts. Auf den zwei Molen aber zeigten zwei andere Feuerströme, wie die Kinder dieser Giganten, den Eingang in den Hafen von Le Havre. Weiter in der Ferne, jenseits der Seine, sah er noch viele mit festem Strahlenglanz und solche mit wechselvollem Geglitzer, aufgetan und abgeblendet, wie sich Augen auftun und schließen. Augen der Häfen, gelb, rot und grün, wachend und spähend über dem Meere, dem Schwarzen mit seinen vielen Schiffen, gute gastliche Augen, die mit stummem, unveränderlichem und unverbrüchlich treuem Wimperschlag sprachen: Ich bin es. Ich bin Trouville. Ich bin Honfleur. Ich das Gestade von Pont-Audemer. Und über allen anderen, so hoch her, so fern ab erzitternd, dass man einen fremden Stern zu sehen glaubte, zeigte in den Lüften der Leuchtturm von Etouville den Weg nach Rouen, den engen Pfad zwischen den Sandbänken hin zur Mündung des großen Stroms. Auf dem Wasser, so tief, auf der Flut ohne Grenzen noch Ende, tiefer in Schwärze getränkt als der Himmel der Nacht, da ahnte man hier und dort ganz zart Gestirne. Sie vibrierten im düsteren Brot, im winzig klein, nahe und fern, weiß, grün und rot auch sie. Fast alle ohne Bewegung, und doch einige schienen zu eilen. Die Lichter der vor Anker ruhenden Schiffe, das waren die einen, die der weiterfahrenden, den Häfen zutreibenden Schiffe die anderen. Der Mond erhob sich über der Stadt, er strahlte wie ein ungeheurer Leuchtturm, ein göttliches Licht, am Himmelszelt entzündet, um die grenzenlose Flotte der Sterne zu führen und zu leiten. Pierre flüsterte sich zu: Das hier. Und wir machen uns das Herz schwer, um eines Hellers willen. Ganz in seiner Nähe, in der breiten schwarzen Schlucht zwischen den Molen, glitt ein Schatten, groß und fantastisch. Gebeugt über die Brüstung aus Granit, sah Pierre eine Fischerbarke. Sie kam zurück, ohne einen Ton von Menschenstimmen, ohne einen Laut von Ruderschlag, so leicht dahingetrieben und geführt von ihrem weiten braunen Segel, das sie spannte im Ziehen des Windes. Er dachte, könnte man doch auf einem Schiffe leben. Wie wäre man ruhig? Wäre man ruhig? Er tat noch ein paar Schritte und sah einen Menschen, der am Rande der Mole saß. Ein Mensch der Träume, der Liebe, glücklich, trauervoll. Wer? Er kam ihm näher. Er musste doch sein Gesicht sehen, die Züge dessen, der so einsam war. Und er erkannte seinen Bruder. Bist du es, Jean? Bist du es, Pierre? Was tust du hier? Die frische Luft. Und du? Jean begann zu lachen. Wie du, die frische Luft. Und Pierre setzte sich an seines Bruders Seite. Ist es nicht herrlich hier? Ja. Am Klange der Stimme erkannte Pierre, dass Jean nichts bemerkt hatte, nichts von all dem erlebt. Und er fuhr fort. Aber ich, komme ich einmal hierher, dann fasst mich der tolle Wunsch nur fort. Nach Norden, nach Süden, einerlei, nur zur See. Denke doch, die kleinen Feuerfunken da unter uns. Schiffe von allen Enden der Welt, aus Ländern, wo riesenhafte Blumen wachsen, wo schöne Mädchen leben, bleich wie der Mond oder goldfarbene. Länder voll von Paradiesvögeln, Elefanten, Löwen in Freiheit schweifend, Königin aus Negerstamm. In diesen Ländern gibt es Märchen und Sagen auch für uns, die wir an die weiße Märchenkatze und an Dornröschen nicht glauben. Es wäre herrlich, wenn man sich eine Reise dahin leisten könnte. Aber dazu muss Geld da sein, viel Geld. Er verstummte jäh, denn er dachte, dieser, sein Bruder, hatte es ja jetzt. Er war von Sorgen und Kümmernis frei. Frei von täglicher Frohn, frei, glücklich, voll Freude. Er konnte dorthin, wo es ihm besser zu sein dünkte als hier. Zu goldgelockten Mädchen in Schweden, braungoldenen in Havanna. Aber nun kam ihm gegen seinen Willen, wie so oft, so schnell, so stürmisch, dass er ihn nicht vorausahnen, nicht zurückhalten konnte, ein Gedanke. Er sprang aus dem Urgrunde einer zweiten Seele, tief in ihm, kühn und voll schmerzlicher, böser Gewalt. Was soll das ihm? Er ist ein Idiot. Er wird bleiben, wird die kleine Rosemilie heiraten. Er stand auf. Ich lasse dich hier. Träume von der Zukunft. Ich muss fort. Er drückte seines Bruders Hand. Er sagte voller Wärme: Mein lieber kleiner Jean, nun bist du reich. Ich bin froh, dass ich dich heute Abend noch allein traf. Denn ich musste dir sagen, wie sehr mich dein Glück freut. Wie viel Segen ich dir wünsche. Und wie gut ich dir bin. Jean, das weiche, zarte Herz, sehr ergriffen, konnte nur flüstern: Dank, Dank. Mein lieber Pierre, Dank.